kann sich mir ferner wieder selbst. So muss ich allerdings den Widerspenstigen zeigen, dass man den mir, wie weiß, nicht ungestraft verletzt. Jedoch die Visibis, die sich hierher gewandt, in welche du entbrannt, soll, weil du es begehrst, mit allen ihrigen verschonet bleiben. Ich werde den Befehl sofort hier unterschreiben, wenn ich des Schahs Gesandten angehört. Mit höchst erkenntlichem Gemüte dank ich dir, Herr, vor diese große Güte.